Ihr seid Luschen in meiner Umkommt und redet dann. Keiner von euch kennt so Flow und bin ihr unter Champion bekannt. Champion, Wolfsblut, guck ich still auf dich. Unerreichbar für euch alle, jeder will so sein wie ich. Ihr könnt eltern wie ihr wollt, ihr seid nur billig, Mann. Mutterficker, Knie, Sieder, diesmal seid ihr alle dran. Keiner ist von euch jetzt sicher, bin Massaker für die Szene. Deutscher Rap ist weich geworden, ihr seid Kinder, die noch reden. Ich kann es sehen, wie ihr ballabert, ihr seid keine Gegner. Keiner von euch hat die Eier, keiner spielt in meiner Liga. Ihr seid nicht cool mit mir, seht es ein, dass ihr verliert. Untergrundsoldaten, Sport, 100 Mann ist hinter mir. Wollt ihr alle Faxen machen, mir egal, was dann passiert. Pitbull ist doch nur ein Unzug, wie die Welt versalutiert. Ihr seid einfach alle neidisch auf mein Image, auf mein Style. Keiner von euch kann ihr rappen, weil ihr nicht mal männlich seid. Weißt du noch bei MTV? Ich war dieser Messerstecher. Warum bist du weggelaufen, Patrick? Du bist nur ne Bitch, man. Sag mir, wer ist hinter dir? Außer die zwei Araber. Ich habe Streit mit ganz Berlin, doch brauche keine Bodyguards. Guck mich an, ich bin wieder der Boss. Ihr seid für die Lieder nur top. Guck dich an, du bist wieder nur schwach. Ich komm wieder und ich kriege dein Kopf. Ich presse deine Fresse auf dem Asphalt. Ich repräsente meine Gegend und die Welt ist jetzt breit. Es geht direkt in dein Kopf, auf deine Suite und dein Block. Das hier ist Ghetto Inferno, fick deine Mutter, du Schmuck. Yeah. Wer von euch Opferkindern ist auch nur ein Cent wert? Hier du Hemd, yeah, nimm mir einen, der dich kennt. Wer von euch will Gangster sein? Scheiß auf deinen deutschen Rap. Friss den Bordstein, mir ist egal, wen du kennst. Scheiß auf deine Bodyguards, ich fahr in dein Haus mit Hammer. Nur der bouncy Baller auf dich drauf, wie Osama Lauf. Das ist mein Tape, das ist Katana Montana Style. Elegant, Mafia, dunkelgrün und Maybach. Ich bin unterwegs. Unterwegs, Mutter, du wirst untergehen. Denn der Junge feuert aus dem BMW. Ich bin bald auf Asphalt in Berlin. Bass knallt, deine G's eiskalt in dem Wind. Ich bin da mit dem Maybach, was war der Beton, du Hurensohn. Komm, ich bomb deine Front von morgens bis zur Mitternacht. Ich bin der Typ, der den Sommer zu nem Winter macht. Du willst smucken, glaub mir, Mann, ich ficke dann auch deinen Arsch. Ich erhänge jedes Software im Geschäft. Das hier ist ne andere Liga, guck mal, wie die Killer hängen. Guck mal her, guck mich an, guck dich an, wer ist übertrieben? Ich komm an mit paar Mann und die Lügner liegen. Ich presse deine Fresse auf dem Asphalt. Ich repräsente meine Gegend und die Welt ist jetzt breit. Es geht direkt in dein Kopf, auf deine Suite und dein Block. Das hier ist Ghetto Inferno, fick deine Mutter, du Schmuck. Yeah. Guck mich an, ich bin wieder der Boss. Ihr seid für die Lieder nur top. Guck dich an, du bist wieder nur schwach. Ich komm wieder und ich schicke dein top. Guck mich an, ich bin wieder der Boss. Ihr seid für die Lieder nur top. Guck dich an, du bist wieder nur schwach. Ich komm wieder und ich schicke dein Ich presse deine Fresse auf dem Asphalt. Ich repräsente meine Gegend und die Welt ist jetzt breit. Es geht direkt in dein Kopf, auf deine Suite und dein Block. Das hier ist Ghetto Inferno, fick deine Mutter, du Schmuck. Yeah. Ich presse deine Fresse auf dem Asphalt. Ich repräsente meine Gegend und die Welt ist jetzt breit. Es geht direkt in dein Kopf, auf deine Suite und dein Block. Das hier ist Ghetto Inferno, fick deine Mutter, du Schmuck. Yeah. Guck mich an, ich bin wieder der Boss. Ihr seid für die Lieder nur top. Guck dich an, du bist wieder nur schwach. Ich komm wieder und ich schicke dein